Erster Jahwe sprach zu Mose, zweiter spricht zu Aaron, wenn du die Lampen aufstellst, sollen die sieben Lampen nach vorne leuchten. Dritter Aaron tat dies und stellte die Lampen auf der Vorderseite des Leuchters auf, so wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Vierter der Leuchter war aus reinem Gold gefertigt, alles war kunstvoll geschmiedet, genau nach dem Vorbild, das Jahwe Mose gezeigt hatte. Fünfter Jahwe sprach auch zu Mose, sechster nimm die Leviten aus dem Volk Israel heraus und reinige sie. Siebter um sie zu reinigen, besprenge sie mit Reinigungswasser, danach sollen sie ihren ganzen Körper rasieren, sich waschen und so rein werden. Achter danach sollen sie einen jungen Stier und ein Speisopfer aus feinem Mehl mit Öl bringen, du sollst einen zweiten jungen Stier als Sündopfer nehmen. Neunter danach führe die Leviten vor das Offenbarungszelt und versammle die ganze Gemeinde Israels. Zehnter dann bringe die Leviten vor Jahwe, die Israeliten sollen ihre Hände auf die Leviten legen. Elfter Aaron soll die Leviten vor Jahwe als ein Schwingopfer der Israeliten darbringen, damit sie den Dienst für Jahwe tun können. Zwölfter die Leviten sollen ihre Hände auf die Köpfe der Stiere legen, danach opfere einen Stier als Sündopfer und den anderen als Brandopfer für Jahwe, um die Leviten zu entsühnen. Dreizehnter du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen übergeben und sie als Schwingopfer für Jahwe darbringen. Vierzehnter du sollst die Leviten von den Israeliten trennen, damit sie mir gehören. 15. Danach dürfen die Leviten in das Offenbarungszelt gehen, um ihren Dienst zu verrichten, so sollst du sie reinigen und als Schwingopfer darbringen. 16. Denn sie sind mir ganz aus dem Volk Israel gegeben, ich habe sie anstelle aller Erstgeborenen unter den Israeliten für mich genommen. 17. Alle Erstgeborenen unter den Israeliten, sowohl Menschen als auch Tiere, gehören mir. Ich habe sie mir an dem Tag geheiligt, als ich alle Erstgeborenen in Ägypten tötete. 18. Ich habe die Leviten anstelle aller Erstgeborenen unter den Israeliten genommen. 19. Ich gab die Leviten Aaron und seinen Söhnen aus dem Volk Israel, damit sie für die Israeliten im Offenbarungszelt dienen und das Volk schützen, so dass keine Plage über die Israeliten kommt, wenn sie sich dem Heiligtum nähern. 20. Mose, Aaron und die ganze Gemeinde Israels taten mit den Leviten genau das, was Jahwe Mose über sie befohlen hatte. 21. Die Leviten reinigten sich und wuschen ihre Kleider, Aaron brachte sie als Schwingopfer dar und entzündete sie, um sie zu reinigen. 22. Danach gingen die Leviten hinein, um unter der Aufsicht Aarons und seiner Söhne im Offenbarungszelt zu dienen, genau wie Jahwe es Mose für die Leviten befohlen hatte. 23. Jahwe sprach auch zu Mose, 24. Was die Leviten betrifft, so sollen sie ihren Dienst im Offenbarungszelt beginnen, wenn sie 25 Jahre alt sind. 25. Ab 50 Jahren sind sie vom Dienst befreit und müssen nicht mehr arbeiten. 26. Sie dürfen ihren Brüdern im Offenbarungszelt bei der Arbeit helfen, aber keinen vollen Dienst mehr tun. So sollst du die Aufgaben der Leviten regeln.